3 Minuten. Drei Minuten. Ausstellung. Staunen beim Inder. Kapoor in Berlin. Anish Kapoor im Martin-Kropius-Bau vom 18. Mai bis zum 24. November 2013. Als ich als Nicht-Berliner zum Martin-Kropius-Bau pilgerte, erwartete ich gleich mal was Falsches, nämlich Bauhaus. Nun gut, Martin war der Großonkel, Walter war der Bauhausarchitekt. Und so führt uns der erste Weg im Neorenaissance-Gebäude in den Lichthof. Sehr hoch, ein Glasdach weit oben, sehr groß. In diesem Lichthof stehen 4 Förderbänder. Sie transportieren farbige Brocken in ca. 5 Meter Höhe, um sie von dort wieder zu Boden fallen zu lassen. Die ersten Assoziationen zum Material sind Filterkuchen, Farbschlacke. Es ist dunkelblutrot, es könnte auch gefrorenes Rindfleisch sein. Das klärt sich aber dann mit einem Hinweisschild der Direktion. Hier steht, liebe Ausstellungsbesucher, wie befinden Sie sich in den Ausstellungsraum, in besonderer Umsicht zu bewegen? Bei den Wachsinstallationen besteht die Gefahr, durch das rote Wachs beschmutzt zu werden. Eine riesige Installation. Kapoor hat sie extra für diesen Raum entworfen. Industrieflair im Lichthof. Mitten im Raum steht noch eine riesige rote Scheibe. Symphony for a Beloved Son heißt die Installation. Vielleicht deshalb. Designed into Limbo. Ein Loch im Boden, schwarz und kaum zu schätzen, wie tief. Oder doch nur ein schwarzes kreisrundes Samtdeckchen am hellen Holzboden. Dirty Corner. Eine verrußte Ecke im sonst penibel sauberen Ausstellungsraum, als hätte sich eben mal dort jemand an einem Lagerfeuer die Hände gewärmt. When I am pregnant. Aus der weißen Wand wölbt sich eine Kugel. Der Übergang von der Fläche zur Rundung ist völlig harmonisch und mit freiem Auge nicht sichtbar. Und dann der spektakulärste Teil. Der Schuss mit der Farbkanone. Farbwachs wird mit einer riesigen Kanone in die Ecke des Raumes gefeuert. Wir sind etwa 20 Leute mit blauem Gehörschutz und stehen eng gedrängt hinter der Stahlkanone und warten. Die vielen Materialien, die Unterschiedlichkeit der Ideen, die Verspieltheit, aber auch die Genauigkeit, die Details und die Perfektion. Anish Kapoor in Berlin, ein Erlebnis. Eine Produktion von 3 Minuten Radio, am Mikrofon Winfried Socher.